achtes Kapitel. Wer einigermaßen gut liest, wird ungefähr anderthalb Stunden gebraucht haben, seitdem mein Onkel Tobi klingelte und dem Diener Obadiah befohlen wurde, ein Pferd zu satteln und zu Dr. Slope, dem Geburtshelfer, zu reiten. Niemand kann also mit Recht sagen, dass ich Obadiah, poetisch davon zu sprechen und in Betracht, dass der Fall dringend sei, nicht Zeit genug zum Gehen und Kommen gelassen habe, obgleich moralisch und ernsthaft davon zu reden, der Mensch kaum so viel Zeit gehabt hat, die Stiefel anzuziehen. Stellen Sie sich also vor, doch das ist besser der Anfang des 9. Kapitels.